Ich will dich fallen sehen. Lass uns halt aufgehen. Schmeckt dir das Ansehen? Zu den Chaos-Tagen gehen. Und du lässt deinen Arm stehen. Im Wald gehen. Mit Eisenkettchen. Dein Freund, dein Fascho à la carte. Mit Schulabbruch sehr kurz behaart. Für ihn ist Bildung ein Fremdwort. Und was fremd ist, muss ganz klar vor. Und so fielst du dann vom rechten Weg in den rechten Band. Alle Rettungsrufe kommen nicht mehr an. Hey, du kleine Blonde, Nazi-Schlampe. Hängst du dein Pitbull nicht dabei? Will ich mit dir tanzen? Ich will dich fallen sehen. Lass uns ein Saufen gehen. Schmeckt dir das Haarsehen? Zu den Chaos-Tagen gehen. Und du lässt deinen Arm stehen. Im Wald hier baden gehen. Mit Eisenkettchen. Juhu!